We'll be right back.

Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben, und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die wir jetzt denken. We'll be right back. Thank you. Auf damit, du machst ihm Angst! Close, close!